Live. DJ Session mit MK. Ihr hört 1 live und das ist die zweite Stunde der 1 live DJ Session. Heute mit einem super groovy Set vom House DJ MK. Der hatte letztes Jahr mit seiner Nummer Dior einen der House Hits des Sommers. Gibt's auch hier gleich im Mix zu hören. Jetzt aber erstmal seine aktuelle Single, Never Let You Go. say goodnight. Live DJ Session mit MK. Der nächste Track heißt Lift Me Up und ist von Diplo und Locker Singles. Viel Spaß beim Tanzen. still your favorite girl. Just say the word and I will give you the world. I know you like the finer things in life. Just leave with me tonight. I'll show you what it's like. You know my style, you know whatever's mine is yours. You know my style and I love Christian Dior. The new Bottega, my baby only wears couture. Back as a kid I used to dream I'd be a hustler. You know my style, you know whatever's mine is yours. You know my style and I love Christian Dior. Whatever's mine is yours, whatever's mine is yours. Whatever's mine is yours, whatever's mine is yours. Whatever's mine is yours, whatever's mine is yours. You know my style and I love Christian Dior. If I apologize a million times. Die 1 Live DJ Session heute mit einem DJ Set von MK. Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehört er im House-Genre zu den fettesten Acts. Mit der Nummer Dior, die ihr gerade gehört habt, hat er letztes Jahr nochmal den Festival Sound rund um den Globus mitbestimmt. Viel Spaß weiterhin mit seinem Set. Session mit MK. DJ-Set von MK hier in der 1Live-DJ-Session. Das gerade war Calvin Harris mit Sabian mit Release the Pressure. Und als nächstes gibt es den ersten Anwerker für den Sommer 2026. Just the Way You Are von Milky und More Grab. Viel Spaß weiterhin wünsche ich euch. The way you walk. taming, I'm misbehaving. No taming, I'm misbehaving. No taming, I'm misbehaving. I'm misbehaving. I'm misbehaving. I'm misbehaving. I'm misbehaving. I'm misbehaving.

Straight on the highway of regret. So big, no way, that's a true lie. I used to sing goodbye. Been on the highway to regret. Got no time if you wanna go out. Pull my car from the ride. Straight on the highway of regret. So big, no way, that's a true lie. I used to sing goodbye. Been on the highway to regret. Feels like we've been here before.